Hello, friends, and good morning to you. Hallo, Freunde, und guten Morgen. I hope that inside of you is a deep, stirring desire for heaven. Ich hoffe, dass in euch eine tiefe Sehnsucht nach dem Himmel brodelt. Not one day after you die, but now. Nicht erst einen Tag nach eurem Tod, sondern jetzt. Yes, we can experience heaven now. Ja, wir können den Himmel jetzt erleben. I could tell you many experiences. Ich könnte euch viele Erlebnisse erzählen. So look, Christ is seated and he just throws it in at the place of all power, honor and authority. So schau, denn dort thront Christus am Ort aller Macht, Ehre und Autorität. And we've talked about this before, so I'm not going to talk about this. Wir haben schon darüber gesprochen, also werde ich nicht mehr darauf eingehen. So he goes into the next sentence in verse 2. Er geht im nächsten Satz in Vers 2 weiter. Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm. Ja, erfreut euch an allen Schätzen des himmlischen Reiches. Again, my friends. Noch einmal, meine Freunde. The word treasures, or some other translations say things, is not in the original. Das Wort Schätze oder manche andere Übersetzungen sagen Dinge, das steht nicht im Original. Instead of all the treasures of the heavenly realm, it simply says heaven. Statt all der Schätze des himmlischen Reiches heißt es einfach Himmel. That's all it says. Das ist alles, was dort steht. So it says above. So look at this. Es heißt oben. Also schau mal. So Paul is now telling you that you're supposed to feast on heaven. Paulus sagt dir jetzt, dass du dich am Himmel erfreuen sollst. You know, it's very interesting that the word that he's using here in the Passion for feast. Es ist sehr interessant. In der Passion verwendet das Wort sich erfreuen. Or another translation translates it with set your affection. Oder eine andere Übersetzung übersetzt es mit seine Zuneigung richten. Or the New King says to set your mind on heaven. Oder in the New King steht, seine Gedanken auf den Himmel richten. What's the actual real meaning? What is Paul trying to say? Was ist die eigentliche Bedeutung? Was will Paulus damit sagen? Well, first of all, the grammar is the same. Zunächst einmal ist die Grammatik dieselbe. Present, active and imperative. Es steht im Präsens, in der Aktivform und im Imperativ. But you know, the word that he's using here for set your affection or seek or desire or feast. Das Wort, das hier für seine Zuneigung richten oder suchen, begehren oder sich erfreuen verwendet. It's the Greek word phroneo. Ist das griechische Wort phroneo. And the word phroneo, actually, it comes from a root word that talks about our diaphragm. Das Wort phroneo kommt eigentlich von einem Wortstamm, der von unserem Zwerchfell spricht. Or it comes from a root word that is used the parts of the heart. Oder es kommt von einem Wortstamm, der für Teile des Herzens verwendet wird. Interesting, huh? Interessant, nicht wahr? The Greek word phroneo comes from a word that is used for the parts of our heart. Das griechische Wort phroneo kommt von einem Wort, das für Teile unseres Herzens verwendet wird. So look. Also schau. Paul is saying, you have to, that's a commandment and you have to do it actively every day. Paulus sagt, du musst, und das ist ein Gebot, und du musst es jeden Tag aktiv tun. You have to put your heart in heaven. Du musst dein Herz in den Himmel legen. Guys, it's hard for me even to talk about this. I'm so excited. Leute, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. So aufgeregt bin ich. Because you can experience heaven in your heart every day of your life. Weil du jeden Tag deines Lebens den Himmel in deinem Herzen erleben kannst. But it's something that you actively have to do. Aber es ist etwas, das du aktiv tun musst. So what's the heart? Was also ist das Herz? Well, guys, I'm sure most of you read this or who listen to this have read my book about the heart. Ich bin sicher, dass die meisten von euch, die sich das anhören, mein Buch über das Herz gelesen haben. The heart has to do with thoughts and feeling mixed that turn itself into emotions. Das Herz hat mit Gedanken und Gefühlen zu tun, die sich zu einer Emotion vermischen. Sorry guys for the door slamming. Schau, was Paulus sagt. Paul is saying, you've already been raised with Jesus Christ. Paulus sagt, du bist bereits mit Jesus auferweckt worden. You really need to desperately seek to experience heaven every single day. Du musst dich wirklich verzweifelt bemühen, jeden einzelnen Tag den Himmel zu erleben. And then he says, dann sagt er, you must put your heart in heaven. Du musst dein Herz in den Himmel setzen. So you have to actively engage with your thoughts in heaven. Du musst dich aktiv mit deinen Gedanken im Himmel auseinandersetzen. And then he continues to say this. Und dann fährt er fort. And I'm still in the passion. Und ich bin immer noch in der Passion. So he says, you feast on the treasures of the heavenly realm. In reality, put your heart in heaven. Er sagt, ihr erfreut euch an den Schätzen des himmlischen Reiches und legt euer Herz in den Himmel. But at least the passion explains it very accurate to the Greek. Aber zumindest erklärt es die Passion sehr nahe am Griechischen. And he says, and fill your thoughts with heavenly realities. Und er sagt, und füllt eure Gedanken mit himmlischen Realitäten. It would be better written, and fill your thoughts with the reality of heaven. Es wäre besser zu schreiben, und füllt eure Gedanken mit der Realität des Himmels. So yes, every day you need to close your eyes, be quiet and let your thoughts go to the reality of heaven. Also ja, du musst jeden Tag deine Augen schließen, still sein und deine Gedanken auf die Realität des Himmels lenken. But Reinhard. Aber Reinhard. How do I know what heaven looks like? What do I actually fill my thoughts with? Woher soll ich wissen, wie der Himmel aussieht? Womit fülle ich eigentlich meine Gedanken? Very simple. Sehr einfach. In the time where you're quiet, you say. In der Zeit, in der du still bist, sagst du, Holy Spirit, you know what heaven is like. Heiliger Geist, du weißt, wie der Himmel aussieht. And you've given me my thoughts, you've given me my power of imagination. Und du hast mir meine Gedanken, meine Vorstellungskraft gegeben. You've given me a commandment in the Bible that I should fill my thoughts with heaven. Du hast mir in der Bibel aufgetragen, dass ich meine Gedanken mit dem Himmel füllen soll. I have been raised with Jesus, so it's a reality really to my spirit man. Ich bin mit Jesus auferstanden, also ist es für meinen Geist, meinen inneren Menschen bereits eine Realität. So Holy Spirit, help me to go there in my thoughts, in my mind, in my heart. Also, Heiliger Geist, hilf mir in meinen Gedanken, in meinem Herzen und in meinem Geist dorthin zu gehen. And then go, let him take you. Und dann geh los und lass ihn dich hinbringen. And you will start a journey that will be incredible. Und du beginnst eine Reise, die unglaublich sein wird. But look, he doesn't only say that you should actually access heaven in your heart. Aber schau, er sagt nicht nur, dass du den Himmel tatsächlich in deinem Herzen betreten sollst. He says, and do not fill it with the distractions of the natural realm. Er sagt auch, und fülle es nicht mit den Ablenkungen der natürlichen Welt. You know, and in the Greek it says exactly this. He said, don't fill it with this earthly natural stuff. Im Griechischen heißt es genau das. Füll es nicht mit diesen irdischen, natürlichen Dingen. So, may I suggest, darf ich vorschlagen, that you have to choose, dass du dich entscheiden musst, if you engage in your heart with heaven or all these earthly natural distractions. Ob du dein Herz mit dem Himmel oder mit diesen irdischen, natürlichen Ablenkungen beschäftigen willst. I think we need to talk a little bit more about this tomorrow. Ich denke, dass wir morgen noch mehr darüber sprechen müssen.